Willkommen im Großstadtdschungel. Taktik-Genie à la Thomas Tuchel. Sterb als Legende wie Toni Sosa. Verteil Geschenke per Motorola. Ich hab die goldenen Treppenhaus. Seit einem Jahr zahlt sich das Rappen aus. Mama, mach dir keine Sorgen mehr. Nein, du nimmst nie wieder Stress in Kauf. Hitmaschine so wie Drizzy Drake. Kastal-Video waren 50k. Sag nein zu 20k Feature, Anfrage von Rappern, doch ist okay. All over AS Monaco. Sie nennen mich Straßen Picasso. Andale, Andale, Andale, Andale. Hänge mit Brüdern Chicanos wie Castro. Rapper, sie zahlen in Kasso. Zählbares, bewahre die Fassung. Treff mich mit Albanern und Maroks. Ich check mit meinem Bruder, die Schaffe, sie ballert. Letztes Jahr hatte ich kein Cent. Na, na, Mason, Martin, Marcellas kosten mich zwei Bands. Fick auf alle, die zweifeln. Bruder, heute zähl ich mein Akt, doch gib Fick, ob du weniger hast. Gestern hatte ich gar nichts, heute hab ich Gold. Weiß erwachsen werden, kommt mit dem Erfolg. Guck auf mein Handgelenk, guck auf meinen Nacken und guck auf den Holz. Mama, weiß hier, Junge, er ist Gold. Ja, trotz Observation, fährt muss die Kickdown mit Knospen davon. Kochen das Kristall im Kopf, die Millionen. Und dann sitzen vom Richter und hoffen auf Gott. Tipp ins Blackberry, sitz im Bugatti Veyron. Packen 100 zur Seite nach Paarlieferung. Digga, alles beim Alten, gib Anklage weiter zum Anwalt. Er sagt, ich muss Zeugen betrogen. Kochplatz braucht Babes vor Zivi. Großstadtlauf weg vor Zivi. Schocks an, auf Benz 9 Milli. Vollstand, Partec, Louis. 40er Gage, die Lage ist heiß. Brech dir die Nase und trag Philipp Lein. Check im Plaza Hotel mit Albanern verletzt. Rauch die Havana, Sim-Karte, Leica, Mobile. Handy klingelt nonstop, Zombies wollen das Gift, egal, braun oder weiß, ziehen alles. Kreislauf, dicker Film, bleib folgt, wenn du spielst, Brüder pressen weg, groß auf Masse. Bündel für Bündel, schlaf besser ein, ist unter Kopf, gehst im Bad, die Legende sieht dann nicht. Trink Chivas, 40% Helle Lila. Und schon wieder wollen sie testen, doch wir spielen, das illegal. Wenn Rücken die sagt, mach Sitz, bist du ruhig, dann Martina. Submarina, und für alle meine Jungs, Submarina. Submarina, und für alle meine Jungs, Submarina. Gestern hatte ich gar nicht.